Gedicht 2 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning, übertragen durch Hans Böhm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Jedoch nur drei in Gottes großem All vernahmen jenes Wort aus deinem Mund. Er neben dir, der's sprach, und mir, die lauschte. Und einer gab die Antwort, das war Gott. Und wie um meinem Auge deinen Anblick ganz zu entziehn, legt er auf meine Lider so dunkeln Fluch, dass ich von dir nicht mehr geschieden wäre, wenn des Todes Siegel auf ihnen lägen. O mein Freund, ein Nein von Gott ist härter als von aller Welt. Kein Streit der Menschen könnt uns jemals scheiden, kein Meer uns wandeln, beugen uns kein Sturm. Es fänd sich über Berge Hand zu Hand und stürzte zwischen uns der Himmel ein. Nur fester schwüren wir uns trotz allen Sternen. Ende von Gedicht 2.